herzlich willkommen zum Uncast Episode 209. Alle Wege führen zum Cache. Tja, das hätte man wohl gerne als Geocacher, dass es so ist. Aber man kommt damit schon ziemlich nah, wenn man eine der Navigations-Apps benutzt, die ich gleich als Thema vorstelle. Und damit auch ein Versprechen erfülle, das schon ein paar Sendungen jetzt hinterher hinkt, dass ich nämlich beide genauer beleuchte, Map Factor und OSM End, Maps and Navigation. Und dann natürlich wieder ein Haufen News, ja. Bei die richtig Großen hat es eigentlich die Woche über nicht gegeben. Community, okay, war trotzdem ganz aktiv, ja. Und dann eine ganz spezielle App der Woche, ja, ist zwar, ja, Leute, leider für eine Nische in der Nische, ja, aber nichtsdestotrotz äußerst interessant für die Leute, die damit was anfangen können. Ja. Gut, also jetzt erstmal loslegen mit dem Thema unterwegs ohne Google Maps. Ja. Vor nicht allzu langer Zeit wäre das undenkbar gewesen, ja, ganz klar, weil die Alternativen, die es dazu gab, bei weitem nicht ausgereift genug waren, um Google Maps zu ersetzen. Das muss man ganz klar sagen. Ja, also vor 2 Jahren wäre das für mich undenkbar gewesen, ja, das überhaupt zu probieren. Ich hatte es mal angeschaut, ja, bei einem Bekannten, der Google sehr skeptisch gegenüberstand und sich die damalige Version von OSM End geholt hat. Damals hat es, glaube ich, noch gar nicht End Navigation genannt, weil es nämlich gar nicht so einfach möglich war. nach 15 Minuten Suche nach dem Standort, nach dem GPS-Standort, war ich nicht mehr sehr erfreut darüber, über diese Alternative. Und das Ganze wurde verworfen. Da hat sich aber jetzt einiges getan. Man kann durchaus ohne Google Maps mit einem Android-Gerät vernünftig navigieren. Ja, es gibt sehr viele kommerzielle Anbieter, die sehr teure Navigationssysteme anbieten für Android. Ja, auch teilweise sehr bekannte. Aber davon möchte ich jetzt gar nicht sprechen, denn es gibt andere Alternativen, die auf den freien Karten von OpenStreetMaps basieren. Ja, da gibt es ja auch mittlerweile sehr viele verschiedene Kartensammlungen, die gepflegt werden, ja, mit verschiedenen Ansichten, ja, und so weiter. Und einige davon sind eben auch routingfähig. Und da kommen jetzt eben die Angebote von die verschiedenen Firmen. Ich fange mal an mit einem Map Factor GPS Navigation. Das wurde mir aus der Community auch empfohlen. Und da finde ich, sind die Stärken eigentlich ganz klar gelegt auf eine relativ schlanke App, ja, die die Grundfunktionen bietet für das Navigieren und dabei auch eine gute Figur macht. Ja, also es gibt eigentlich nichts einzuwenden als Alternative zu Google Maps, ja, weil eben da im Prinzip das genau so abgedeckt wird, was auch so Google Maps eben kann oder fast alles, ja, was Navigation anbetrifft, wohlgemerkt, ja, das immer im Auge behalten. Ich rede bei Map Factor jetzt nur mal von der Navigation. Wie gesagt, klein ist es auf jeden Fall, schlank, rank, und damit auch eine Alternative für Leute, die eben gequält werden durch die ständigen Updates, die immer wieder mehr Megabyte draufpacken auf Google Maps. Mittlerweile ist die App ja, wenn man das mal so sieht, kaum noch tragbar. Ja. Wer ein altes Gerät hat, der stößt sehr stark an die Grenzen. Das ist zum Beispiel auch schon des Öfteren passiert, zum Beispiel ein Sony Xperia Neo V, Solar gekauft, von nicht mal ganz 1,5 Jahren, von jemandem Bekannten. Und da geht eigentlich Google Maps gar nicht mehr. Mittlerweile Nimmt die Person wieder ein Standalone-Navi, ja, weil sie ist ein bisschen deprimiert. Ich konnte nicht dazu bekommen, das jetzt hier mal mit OSM-End Maps Navigation zu probieren. Aber, oder eben mit MapFactor. Aber, das könnte durchaus laufen, ja, auf dem Solar. Und ich habe das auch auf verschiedenen älteren Geräten probiert und muss sagen, es geht gut. Zu meinem Setup muss ich auch noch etwas sagen, das ist ganz abenteuerlich, aber das kommt nach dem Vorstellung von beiden. Also, MapFactor im Prinzip kann man, ja, könnte ich jetzt eigentlich gleich weitergehen, weil es ist eben solide, es gibt nichts dran auszusetzen. Was die Navigation an sich betrifft, gibt sogar noch mehr Funktionen, Einstellungsmöglichkeiten, als jetzt beispielsweise Google Maps bietet. Das möchte ich gar nicht verschweigen, ja. Als Map selbst hat es nicht so viele, ja, sagen wir mal, Möglichkeiten, aber als Navigationssystem durchaus sogar manchmal im Vorteil, ja. Das ist nicht zuletzt geschuldet eben wegen den Karten von OpenStreetMaps, die teilweise sehr detailliert sind, sondern auch wegen den Einstellungsmöglichkeiten, die man eben bei diesem MapFactor hat. Beispielsweise kann man auch von vornherein festlegen, die maximale Geschwindigkeit. Ja. Es wird ja normalerweise, wenn jetzt eine Route berechnet wird, wird erstmal am Anfang ein normales Fahrprofil, so ein Standard-Fahrprofil genutzt. Ja. Aber man fährt hier auch teilweise Unterschiede. Zum Beispiel Leute, die sehr sparsam fahren haben, werden kaum über 110 Stundenkilometer fahren wollen. Ja. Und entsprechend dann eher zurückhaltend, rechten Spur, ja, vielleicht auch mal sogar hinter den LKW klemmen. Und dann muss man eben hier ein ganz anderes Durchschnittstempo veranschlagen, wie jetzt für jemand, der eher sportlich fährt, ja, falls es überhaupt möglich ist auf unseren Autobahnen noch. Ja, manche machen es zwar, aber möglich ist trotzdem nicht. Aber von Idioten möchte ich jetzt nicht sprechen. Aber trotzdem gibt es halt Leute, die etwas zügiger fahren und die können dann zum Beispiel 130 oder vielleicht sogar 140 einstellen, ja, je nachdem. Und dann eben eine genauere Berechnung zum Anfang der Route haben, wie lange das denn dauern könnte. Ja, definitiv. Auch zum Beispiel beim LKW ist die Maximalgeschwindigkeit, die zugelassen, ja eigentlich 80 Stundenkilometer. Dann kann man das veranschlagen und sieht dann auch zum Beispiel, wie schnell. Auch die Größe und das Gewicht kann man festlegen, so dass falls Daten vorliegen, dass dann eben zum Beispiel umgeleitet wird, wenn da eine Brücke drin ist. Ja, man hat zum Beispiel jetzt einen Transporter mit 3,5 Tonnen und das gibt man dann an ans Gewicht. Und wenn dann zum Beispiel eine Brücke drin ist, die nur 2 Tonnen tragen kann, dann wird diese Route eben nicht genommen, sondern eine alternative Route. Ja, sofern eben die Informationen vorliegen. Genau dasselbe ist auch für die Breite des Fahrzeugs etc. einstellbar. Also ihr seht, man hat schon ziemlich viele Optionen, die da genutzt werden könnten, damit eben die richtige Route benutzt wird. Natürlich kann man auch sagen, nee, ich möchte nicht über Mautstellen fahren, nein, ich möchte nicht über Autobahn oder ich möchte bevorzugt über Autobahn, ja, ich möchte über Fähren und. Das alles ist möglich und damit auch richtig komfortabel für das eigene Fahrzeug zu nutzen. Ja. Also, deswegen kann ich durchaus verstehen, wenn da die Community das empfohlen hat, auf jeden Fall, denn MapFactor Navigator oder Navigation hat es wirklich in sich, was das betrifft. So, dann OSM End Maps and Navigation. Das habe ich jetzt auch mal ausführlich probiert, ja, und bin also recht zufrieden mit dem Teil. Was bei Maps und was bei OSM End, ja, furchtbarer Name ehrlich gesagt, Maps and Navigation, besonders hervorsticht meiner Meinung nach, ist die Anzeige der maximal erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Ja, das ist ein Feature, das ich sogar schon gerne mal benutze. Ja, Der Screenshot hier, ja. Maximale Geschwindigkeit 100 und fahren tut er 198. Oh, ja. Aber das ist wirklich eine gute Sache, weil man fragt sich doch war da jetzt ein 70-Schild? Ja, oder war alles wieder aufgehoben worden? Ja, und dann kann man das relativ einfach sehen. Also wirklich sehr, sehr gut finde ich, dass man hier die Spuren sieht und genau auf welche Spuren man sich einordnen darf, wenn man jetzt der Route folgen möchte. Ja, man hat ja oft mal das Problem, das sind auf einmal vier Spuren. Ja. Jetzt kann man nur akustisch dann hören, zum Beispiel bei Google Maps, ja, dass man jetzt also rechts fahren soll, ja, und dann auf einmal kurz bevor die Abfahrt kommt, ja, heißt dann an der Gabelung links halten. So, und dann reißt man mal das Lenkrad rum, ja, und bleibt dann immer links, ja, weil das eben dann die zweite Ausfahrt, ja, ist und nicht eben die erste Ausfahrt. Es gibt ja oft so Doppelausfahrten, ne? Ja, so ist das. Und hier kriegt man dann eben genau angezeigt, auf welcher Spur man sich jetzt bewegen muss, ja, um dorthin zu gelangen. Und das ist wirklich eine richtig gute Erleichterung. Ja. Warum OSM Maps and Navigation dann wirklich bei mir besser abschneidet als das Map Factor, ist einfach deswegen, weil es noch mehr Möglichkeiten bietet und weil es das richtige Koordinatensystem benutzt. Da komme ich gleich noch dazu. Erstmal ist die Navigation, wie ich eben schon gesagt habe, extrem ausführlich. Man hat auch dieselben Einstellungsmöglichkeiten. Ja. Man kann verschiedene Profile einstellen für Auto, Fahrrad, Fußgänger. Ja. Und man kann auch verschiedene Karten draufladen. Übrigens, das Kartenmaterial für MapFactor und für OSM-End ist dasselbe. Ja. Man kann hier noch zusätzliche Karten draufladen, wie zum Beispiel Topokarten. Und warum man das denn braucht, Topografiekarten, das ist für die andere mögliche Anwendung, nämlich um mit diesem Teil, mit dieser Karte auch dort zu navigieren, auch als Outdoor-Navi quasi, wo eben kein Empfang ist. Und eben zum Beispiel auch bei Wanderung oder beim Geocachen. Ja. Ich meine, ohne Netzverbindung kann man auch mit MapFactor navigieren, aber für alle anderen Funktionen ist es dann eben ja nicht ganz so gut ausgestattet. Hier hat man wirklich jede Menge Möglichkeiten. Und was besonders gut klappt, ist zum Beispiel auch die Anbindung an cGeo. Ja, das ist ein beliebtes Geocaching-Tool mittlerweile geworden und da ist die Anbindung also sehr, sehr gut. Das heißt, es geht nahtlos über. Bei meinem Setup ist es noch ein bisschen komplizierter und das ist der eigentlich auch dann der Hauptgrund, beziehungsweise kann man so nicht sagen, der Hauptgrund ist eben die massiven Möglichkeiten beim Offline-Navigieren, auch im Wald und auf Feld und Flur, ja, und nicht nur eben auf dem Auto oder mit dem Auto, das ist eben die Sache. Aber einer der Gründe ist eben auch, dass man ein bestimmtes Koordinatensystem hat und MapFactor hat leider ein anderes Koordinatensystem im Hintergrund. Das ist normalerweise überhaupt gar nicht so schlimm, ja. Aber wenn man zum Beispiel Geodaten überträgt, ja, von Gerät zu Gerät, dann kann das allerdings Auswirkungen haben. Beispielsweise ist es mir nicht gelungen, weil gerade dafür gibt es keine Einstellungsmöglichkeit. Es ist mir nicht gelungen, mit meinem Tablet ein Ziel zu suchen, weil auf dem Tablet ist cGeo drauf, ja, dann das Ziel zu übertragen, ich mache das per QR-Code, an ein ja, altes Android-Gerät, das ich jetzt als Standalone-Navi benutze. Ja. Und dann werden zwar die Koordinaten eingelesen, aber die führen einen total in die Irre, weil die nämlich ganz woanders sind, weil das Koordinatensystem nicht übereinstimmt. Das heißt, die Koordinaten, die dann eben gemeldet werden über diesen Geocode, werden falsch interpretiert und dann eben das falsche Ziel gesetzt und man wird wirklich teilweise in die Pampa geleitet und das ist nicht gut. Es ist zwar jetzt absolut nicht Der Normalfall. Also das wird wahrscheinlich 99% der Nutzer werden damit nie konfrontiert sein. Ja. Aber für mich ist es doch sehr, sehr wichtig, ja, dass das klappt. Übrigens, die genialste Methode überhaupt, sein Geocode per QR-Code zu verschicken, ja, oder abzuscannen, weil ihr werdet lachen, das ist die einfachste Methode, auch wenn sie immer noch total nervig ist, ja. Hintergrund ist der, dass das Standalone-Navi ist offline, ja, da ist keine SIM-Karte drin, ja, also ist es, wenn ich unterwegs bin, ja nicht vernetzt. Ja. Jetzt habe ich aber keine Lust, immer die Daten doppelt zu übertragen, ja. Beziehungsweise ich müsste dann cGeo installieren auf diesem Standalone-Gerät, dort dann die ganzen Daten übertragen, zusätzlich nochmal auf dem Tablet übertragen, weil das brauche ich unterwegs dann im Wald sozusagen, ja. Und deswegen ist das vollkommen sinnlos. Ja. Die Daten werden nicht synchronisiert, ich habe doppelte Arbeit und so weiter und so weiter. Also was wird getan? cGeo starten, Ziel auswählen, Cache beispielsweise auswählen, zack, dann an ein externes Map-Programm schicken. OSM-Map wird dann gestartet auf dem Gerät, von dem gesendet wird. Dort wird das Ziel markiert. Einfach dort längere Zeit draufdrücken, auf Share gehen und dann kann man auswählen, wie man denn die Codes übertragen will. Da habe ich mir besonders Gedanken gemacht, wie soll ich das machen? Nämlich Bluetooth. Ja, anders, da geht's ja nicht. Ja, Wi-Fi, müsste ich die beiden Geräte miteinander verbinden? Müsste ich dann Hotspots starten auf dem einen Gerät? Nein, brauche ich alles nicht. Das Ding wird einfach dann. Der cGeo-Code wird als QR-Code, das kann man als Option bei OSM End Maps and Navigation auswählen und das ist grandios, ja. Dann kann man sich eben den Standort per QR-Code anzeigen lassen. So, damit nehme ich dann das andere Handy, das Standalone-Handy, scanne mit dem Barcode-Scanner diesen QR-Code ein und dann wird dann OSM End auf dem anderen Gerät, also im Standalone-Gerät, geöffnet und das Ziel ausgewählt und ich kann direkt hin navigieren. Ne? So sieht das aus. Also diese Anzeige von OSM End Maps and Navigation, dass man das als QR-Code anzeigen lassen kann, finde ich absolut genial. Übrigens auch super genial, wenn man Ziele oder zum Beispiel auch seine Favoriten mit jemand teilen möchte, der nebendran ist, ja. Man muss dann nicht die Adresse eingeben, sondern kann einfach den QR-Code abscannen, dann hat er die Adresse, ja, von diesem Ziel. Also super Sache, finde ich das. Und diese Kleinigkeiten sind es dann eben auch, die das für Geocacher halt auch so besonders interessant machen. Ja. Man kann sich theoretisch auch, wobei das nicht zu empfehlen ist, Geocaches importieren. Aber ihr könnt das auch wunderbar, wenn ihr nicht gerade so wie ich jetzt hier zwei Geräte habt zum Navigieren und für cGeo, ja, sondern ihr ein Gerät habt, wie es normalerweise üblich ist für beides, ja, dann könnt ihr eben auch das ganz komfortabel machen, cGeo auswählen, dann eben statt Google Maps einfach OSM End nutzen und dann werdet ihr dorthin navigiert zu dem Ziel. Also ausgezeichnet die Genauigkeit. Und da komme ich jetzt mal zu dem eigentlich dem wichtigsten Punkt, ja, Genauigkeit beim Navigieren. Da unterscheidet sich Map Factor und OSM End Maps eigentlich überhaupt nicht, ja. Das Kartenmaterial ist ja das gleiche. Erstaunlich ist, wie schnell OSM hier die Position bekommt, ja, wenn Netzempfang ist. Ja. Wenn kein Netzempfang ist, dann dauert es natürlich etwas länger. Das ist aber je nach Gerät unterschiedlich, denn es gibt einmal das A-GPS, also Assisted GPS und das normale GPS. Ja. Gerät, die auf AGPS aufbauen, die versuchen erstmal eine Netzwerkpositionsordnung zu bekommen und von dieser Ordnung aus gehen sie dann über auf die GPS-Ordnung. Deswegen geht es relativ schnell. Ja. GPS-Geräte, also ohne Assisted GPS, die können eine Zeit lang dauern, bis die einen Fix bekommen. Ich habe es auch bei meinem Garmin Outdoor Navi dass dort eben manchmal, wenn man zum Beispiel das Gerät erst anschaltet, wenn man weiter weg ist, ja, wenn man 300, 400 Kilometer fährt und schaltet dort das Gerät an, dann dauert das schon mal 10 Minuten, ja, bis das passieren kann, vor allem wenn man sich noch dabei bewegt. Ja. Und gut, bei OSM hat es jetzt noch nie so lange gedauert, aber ich habe schon mal 3, 4 Minuten warten müssen, ja, bis er ein GPS fix bekommen hat. Ja. Ist also immer so ein bisschen problematisch bei dem Navigieren jetzt. Habe ich auch mal ja, im Prinzip von der Stelle aus kein Signal bekommen. Dort war auch kein Netz, keine Netzverbindung. Hatte es aber zwischenzeitlich eben ausgeschaltet. Das ist ja das Thema. Solange es angeschaltet ist, ist es überhaupt kein Problem. Einmal ein Fix, ja, und da kann man überall hingehen, wenn man den GPS-Fix hat, ohne dass man Netzempfang hat, und dann wird es auch immer wieder genau dargestellt, ohne dass man warten muss oder so. Ja, das ist kein Problem. Nur wenn man das Gerät dann ausschaltet und sich bewegt und dann wieder anschaltet irgendwo anders, dann sieht es natürlich wieder anders aus. Dann weiß das Gerät nicht genau, wo man denn jetzt tatsächlich ist und muss erst dann das suchen. Das kann eben je nach Gerät, je nach Hardware etwas dauern. Also kann man nicht unbedingt jetzt auf die Software an sich schieben. Ja. Die Genauigkeit an sich, die Routenführung ist eigentlich sehr, sehr gut. Bei OSM Endmaps gab es nichts zu mäkeln. Es ist sogar teilweise besser als bei dem Google Maps, ja, weil Google Maps führt mich also schon hin und wieder mal über Straßen, die zum Beispiel verboten sind, ja, also gesperrt sind, ja, und manchmal auch sogar nicht nur jetzt so also anliegerfrei, sondern tatsächlich komplett gesperrt. Sogar Forstwege, die mit einer Schranke zugemacht sind, werden da schon gern mal als befahrbar gemacht. Und das Schlimme ist noch, wenn man dann versucht, außen rum zu fahren, dann ist es kaum möglich, weil dann wird man wieder zurückgeleitet, man soll wenden und wieder dorthin fahren, ja, und da muss man schon quasi blind ganz rumfahren, ja, um dort dann von der anderen Seite dann endlich eine neue Route berechnet zu bekommen. Und das war jetzt eben hier bisher nicht der Fall. Und ich war wirklich schon in der Pampa unterwegs, ja, Straßen, ja, die waren wirklich, also nicht so breit wie das Auto, ja, mit Spiegel, da hab ich richtig Angst gekriegt. Also richtig in, wo der Fuchs ein Haar sich gute Nacht sagt, ja. Aber die Straßen waren korrekt drin, ja. Sogar die Geschwindigkeit war korrekt gespeichert. Ich weiß gar nicht, wie die das echt machen, wo die das Kartenmaterial herkriegen. Weil es ja freie Karten sind, normalerweise über die Community, gut, Microsoft hat da ein bisschen was beigesteuert dann irgendwann, ne? Aber es ist immer noch das freie Kartenmaterial und das ist anscheinend wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Der Berechnungsalgorithmus scheint auch ganz gut zu sein. Es dauert natürlich etwas länger als bei Google Maps und das kommt einfach daher, weil bei Google Maps die Route nicht auf dem Gerät berechnet wird, sondern auf den Google-Servern und die haben natürlich jede Menge Power. Trotz Offline-Karten dauert das Berechnen, also das Berechnen, wenn quasi der GPS-Fix vorhanden ist, ja, der Route je nach Länge, doch deutlich länger, weil eben das Handy die ganze Berechnung machen muss. Da hängt es also auch wieder ab, was für ein Gerät man hat, ja, was für ein Power-Gerät man hat und wie schnell das Ganze dann funktioniert mit der Berechnung. Ja. Also Fazit ist, ohne Not, ja, würde ich bei OSM Endmaps bleiben, ja, auch wenn ich jetzt das ganz einfach so machen würde, ja. Ich habe jetzt trotzdem, dass die OSM Endmap deutlich größer ist als Map Factor, keinen Nachteil in der Geschwindigkeit gesehen, auch bei älteren Handys. Von daher, okay. Wenn man sich jetzt fragt, soll man von Google Maps umsteigen auf OSM Endmaps Navigation oder auf Map Factor, dann kann ich sagen, man kann es auf jeden Fall probieren, ob einem das zusagt, weil das Einfache bei Google Maps ist halt, dass man ja keine Option hat, großartig. Man gibt die Route ein und dann wird einem die Route vorgegeben und man kann loslegen und fahren. Zack. Wenn das ist, was man hat, wird man wohl bei beiden nicht ganz so glücklich. Vielleicht eher noch mit Map Factor glücklich werden, ja. Weil das ist wirklich auch hauptsächlich gedacht hier reingehen und loslegen, ja. Wer allerdings dann sagt, okay, ich möchte aber schon mein Navi so anpassen, dass es auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und ich möchte zum Beispiel meine aktuelle Geschwindigkeit sehen, die echte GPS-Geschwindigkeit. Das, was am Tacho steht, ist übrigens nicht die echte Geschwindigkeit. Ja. Oder die Geschwindigkeit, die momentan gefahren werden darf. Ja. Und so weiter und so weiter. Oder in welche Spur ich mich einlade. Dann kann er sich dann eben für eine der Alternativen entscheiden. Ja. Die Adresseingabe ist halt eben nicht so komfortabel wie bei Google Maps. Ja, da muss man sich wirklich durchklicken: Bundesland, Ort, Straße. Ja, das ist wirklich. Das erinnert mich schon so ein uralten Navi. Ja, schade. Da hätte man doch einfach gerne die Adressen eingeben, ganz normal und mit dem Parser dann das rausfinden. Aber genau das ist ja halt die Stärke von Google. Ja, diese Eingabemöglichkeiten, die es da gibt. Dass man da ganz verrückte Sachen eingeben kann, ja, und wird dann eben zum entsprechenden Ziel geleitet. Richtig Ziel. Ja. Aber ich kann jetzt zum Beispiel bei OSM End kann ich nicht hingehen und kann reinschreiben, was weiß ich, Kurfürstendamm Berlin. Ja, kann ich nicht schreiben. Es gibt gar kein Feld, um das reinzuschreiben. Ja. Da muss ich gucken, ja, Bundesland Berlin, ja, Stadt Berlin, dann Straße Kurfürstendamm. Ja, so, und diese Dinger muss ich aussehen. Und wehe, man weiß zum Beispiel nicht, in welchem Bundesland jetzt zum Beispiel ein entsprechender Ort liegt, wo man jetzt gerade hinfahren möchte. Ja. So, ihr wollt jetzt nach Koblenz fahren. Oh, zack. Wo liegt Koblenz, ne? Wo liegt Koblenz? Ja, na, na, na, na. Ja, das müsst ihr schon wissen, wenn ihr mit OSM, End oder Map Factor navigieren wollt. Ist halt so. Gut. So viel zu den Alternativen da zu Google Maps. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich bin aber auch so zufrieden soweit. Ja. Und mit OSM End bin ich ganz gut beraten als Geocacher, weil das eben noch zusätzliche Funktionen bietet und ich auch die Karten, die OSM End Karten aufrufen kann. Ja. Im schönen großen Maßstab mit Poise und Farbe und groß, ja, ohne dass ich eben jetzt eine Netzverbindung brauche, die eben oftmals nicht vorhanden ist im Wald. So ist es. Gut, Leute, dann komme ich jetzt mal zu den News, um da weiterzumachen. Tja, liebes OnePlus, vielleicht solltet ihr mal anschauen, was passiert, wenn man den Leuten so Versprechungen macht, ja, und dann nicht liefern kann, ja. Da wurde nämlich zum Beispiel in China ein Tesla-Kunde jetzt so wütend, dass er in ein Autohaus gegangen ist von Tesla und dort ein funkelnagelneues Elektroauto Modell S von Tesla mit einem Schraubenschlüssel bearbeitet hat und die Scheiben eingeschlagen hat und alles, ja, aus Zorn, weil der gute Mann nämlich trotz Versprechen des Herstellers schon Ewigkeiten auf sein Tesla wartet, auf sein Auto. Und das ist eben für Leute, die immerhin einen Haufen Kohle abdrücken für so ein riesen Gefährt, ist schon nicht gerade billig, ja, die werden dann doch recht mal schnell mal sauer, ja. Und es war gar nicht so schlimm. Ich glaube, es waren nur, ich glaube, 5 oder 6 Monate. Ja, das ist manchmal schon ein VW Golf, man muss man meistens schon zu lang warten. Aber das war nicht für akzeptabel, ja. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, wie es einigen OnePlus-Bestellern geht, OnePlus-One-Bestellern, ja, also Leute, ne, passt mal lieber auf, bevor ihr es Produkte ankündigt, die ihr nicht liefern könnt, ja. So sieht's aus. Google Now erinnert auch jetzt jetzt hin und wieder auch. Bin entsetzt. Ja. Ja, also die Funktion hin und wieder erinnern gibt es tatsächlich. Ja. Hört sich schon komisch an, ja, aber kann dennoch okay sein. Ja, zum Beispiel kann einem mal hin und wieder dran erinnern, sein Hintern in die Jogginghose zu stecken und mal eine Runde rennen zu gehen. Ja, das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Ja. Oder auch hin und wieder mal die Kaffeemaschine zu entleeren. Das wäre vielleicht auch mal interessant, also so seine Kapselmaschine oder PET-Maschine, ja. Ja, PET-Maschinen muss man ja sowieso entleeren, aber die Kapselmaschine wäre vielleicht ganz gut. Dann gibt's auch keinen Ärger, wenn der Nächste an die Maschine will und ja, die Kapseln sind gestapelt, dass nichts mehr geht. Also Möglichkeiten gibt's genug, auch wenn sich das komisch anhört. Hin und wieder mal an etwas erinnern, ja. Ja, also das normalerweise hat man ja etwas, das muss genau zu einem bestimmten Zeitpunkt sagt, da muss ich das haben, ne, da muss ich das machen. Aber es geht eben auch anders. Und finde ich gar nicht schlecht, dass es die Funktion gibt. Aber natürlich klar, Google Now, ne, muss natürlich aktiviert sein dafür. Schade, dass sowas nicht integriert ist, einfach in der normalen Benachrichtigungssoftware von Android. Das wäre doch auch mal was. Ja. Kann man sich auch Erinnerungen, also Erinnerungen festlegen, ja, zu gewisser Uhrzeit, und vielleicht könnte man dort auch einfach in der Uhr-App sowas einfügen, wie so hin und wieder mal erinnern. Das wäre auch nicht schlecht. Nein. tja, und dann gibt's noch sowas, so eine App, ja. Es gibt bestimmt viele, aber bei der fällt's besonders auf, dass eine App auch also Segen und Fluch gleichzeitig sein kann. Ja, nämlich die App LockLock. Ja. Das ist eine vernetzte Lockscreen-App. Das bedeutet, dass zum Beispiel jemand, den man freigibt, ja, oder auch über Social Networks etc., der hat die Möglichkeit, jemand anderen sein Lockscreen zu verfuschen. Entschuldigung, wichtige Nachrichten auf den Lockscreen zu schicken. Ja, so zum Beispiel schnell was schreiben. Ja, so hier wurde zum Beispiel in dem Screenshot gerade mal jemand hat da irgendwas mit der Hand drauf gemalt. Ja, oh, good morning. Ja, das geht ja noch. Ja, aber das stell mal vor, man schaltet dann das Handy an, ja, und sieht gleich auf dem Lockscreen, oh, okay, ne? Also überhaupt keine Ruhe mehr. Noch nicht mal im Lockscreen hat man mehr seine Ruhe, auf dem Lockscreen. Für mich wäre das nix, ja. Spätestens wenn da jemand schreiben würde, ja, jetzt melde dich doch mal, dann würde das Ding an die Wand fliegen oder ne? Aus derjenige aus den Social Contacts. Aber es kann durchaus nützlich sein, ja. Wenn man eben von wichtigen Leuten irgendwas auf den Bildschirm bekommen möchte, auf den Lockscreen, so dass man quasi das Telefon gleich nehmen kann, ohne dass man irgendwas machen muss, und sieht es dann. Datenschutzmäßig ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Schon vor einer von den Kontakten macht sich schon einen Witz, ne, und tut was Anrüchiges drauf machen, dann nimmt die Frau das Handy und ja, muss ja keinen Code eingeben, ist ja der Lockscreen, ne, schaltet das Handy an, dann ist aber die KAD, ne. Nein, nix, nix, nix. Aber dennoch, interessant ist die App auf jeden Fall. Eine vernetzte Lockscreen-App. Der Lockscreen vernetzt. Das, ja, ich bin da geteilter Meinung. ZDZ, ne, scheint jetzt fast wieder ZDE, ne? Also, nein, ZTE. Ja, bringt jetzt neue Nubia-Geräte, da, auch wenn die Namen wirklich schlimm sind. Das Nubia Z7, Z7 Max und Z7 Mini, so wie sich das auch gehört, wie es andere Firmen auch vorgemacht haben, so muss das sein. Ja. Ist jetzt offiziell also das Z7 hat ein 5,5 Zoll Display, ja, das neue Flaggschiffgerät von ZTE. Ein Snapdragon 801 CPU, 3 GB RAM und 32 GB interner Speicher. Ja. In dem Artikel steht auch, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten hat mit dem LG G3. Tja, ja. Auch die 13-Megapixel-Kamera unterstreicht das mit dem OIS, also der Vorrichtung quasi, um Erschütterungen etwas auszugleichen, ja, beim Fotografieren. Und natürlich eine 5-Megapixel-Frontkamera ist ja immer wichtiger für die Selfies, ja. Und LTE, Bluetooth 4.0 und eine 3000 mAh Batterie, also Akku. Ja. Das Max Maps, ja, ist keine größere Version, also von der Größe an sich her von dem Gerät, ja. Auch das ist nur 5,5 Zoll Display, ja. Ist sogar von der Auflösung her auf 1080p gedrückt, ja, und der Arbeitsspeicher ist 2 GB groß statt 3 GB, auch 13 Megapixel Kamera, aber ohne diese Erschütterungsfunktion. Warum das dann Max heißt, ja, ich verstehe es definitiv nicht. Also, normal denkt man, ne, Max müsste größer oder besser sein und normal ist so zwischendrin und Mini ist dann kleiner. Der Mini ist dann wirklich kleiner, ja, das ist dann nämlich auch vom Formfaktor 5 Zoll, ja, 2 GB RAM, 16 GB Speicher nur und 2300 mAh. Aber Vorsicht dann eben, das Z7 Max ist von den Leistungsdaten her schlechter als das Z7, aber nicht größer vom Bildschirm her, sondern gleich. Verrückt, oder? Gut. Also, das sitzt hier, wird der Name hier fortgesetzt, der verrückte Name, ne? Nubia. Also, das ist ja schon, ist das ein Telefon für Noobs oder was? Jo, Updates gibt's auch für Gmail, denn da ist jetzt möglich, dass man viel komfortabler als bisher Google Drive-Dateien in Mails einbinden kann. Sehr schöne Sache, wie ich finde. Aber total überfällig. Dass das jetzt erst gemacht wird, ist ja schon fast ein Armutszeugnis, ja. Dass das jetzt erst so integriert wird, wie es jetzt integriert wurde. Da kannst du jetzt einfach Google Drive Files direkt in die Gmail Messages integrieren, also reinsetzen und dann wird eben nicht die Datei verschickt, sondern eben ein Link dazu, dass man den eben runterladen kann, aber so, als ob das quasi direkt in der Datei eingebunden ist, beispielsweise ein Bild oder ähnliches. Ja. Es ist schon gar nicht schlecht und wie gesagt, eigentlich verwunderlich, dass das jetzt erst gemacht wurde. Das ist ein kleiner Vorteil dann gegenüber anderen Mail-Apps, wobei ich immer noch K9 Mail am liebsten mag. Gut, ja, ich habe Ihren Artikel gesehen für das Samsung Galaxy S5, wie man den Pulsmesser richtig benutzt. Da drin, da ist ja so ein Herzfrequenzsensor mit drin. Ja, ja, medizinische Unterschiede zwischen Puls und Herzfrequenz ist mir eigentlich wurscht. Ja, aber ich muss es nochmal gesagt haben. Jedenfalls ist es im Prinzip auch keine Herzfrequenz, sondern auch eine Pulsfrequenz, auch wenn das Heart Rate Sensor irgendwie genannt wird. Ja. Und zwar ist da auf der Rückseite ein kleiner Sensor, wo man dann eben den Finger drauflegen kann und dann wird die Frequenz gemessen. Aber wie das genau funktioniert, erklärt eben der Artikel und das ist sehr, sehr gut. Ja. Wer kein Samsung Galaxy S5 hat, der braucht jetzt nicht gleich zu heulen, weil er das nicht machen kann, sondern fast jedes Handy mit Kamera und Blitzlicht kann hier auch als Pulsmesser benutzt werden. Und zwar mit der App, die ich auch schon mal vorgestellt habe, war glaube ich schon mal sogar App der Woche, Instant Heart Rate nennt sich die. Und damit geht es wunderbar. Im Prinzip macht das Programm nicht genau dasselbe, braucht allerdings eine LED für das quasi das Durchleuchten oder das Anleuchten des Fingers. Man setzt also den Finger auf die LED und auf die Kameralinse zusammen. Die LED leuchtet und die Kamera messt dann das Pulsieren des Blutes, das kann dann gesehen werden von der Kamera und messt dann die Frequenz. Und wenn ihr euch jetzt nicht vorstellen könnt, dass das einigermaßen genau ist, dann muss ich auch sagen, das ist sogar sehr genau. Ich habe das sogar mit geeichten Geräten probiert zum Vergleich und immer war die Angabe ganz, ganz, ganz dicht dran an den geeichten Geräten. Ja, also es ist durchaus eine vernünftige Möglichkeit, seine Pulsfrequenz zu messen und dann auch zu protokollieren, denn man kann es auch abspeichern in einer Liste, Ja, und dann kann man genau sehen, wann, wie der Herzschlag auch war. Und kann auch dann dazu eine kleine Notiz schreiben, ja, dass man jetzt nicht vom Hocker fällt, wenn man auf einmal liest, wow, 110 Herzschlag, was soll das gewesen sein? Naja, aber man war gerade beim Joggen, ne? Das ist wunderbar. Also, super. Keine Panik, also Instant Heart Rate Monitor ist verfügbar, kostenfrei sogar. So sieht's aus. Dann haben wir noch in den News. 54% mehr Nutzer hat jetzt SwiftKey, nachdem die App als kostenlose App veröffentlicht wurde. Ja, das wundert natürlich nicht, ja, dass jetzt noch mehr Leute SwiftKey benutzen. Ja. Vorher war das ja 3,99 die App und klar, ist ja, dass Apps, die was kosten, nicht so häufig runtergeladen werden wie eben kostenfreie Apps, ist ja klar. Aber SwiftKey hat ja jetzt die App kostenlos im Programm und das hat sich jetzt deutlich bemerkbar gemacht. 54% ist allerdings schon ein Riesenhappen, ja, und das ist schon nicht übel. Das ist absolut toll. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ob es dann nicht irgendwann mal Zeit wäre, eine alternative Tastatur zu benutzen, weil da werde ich immer misstrauisch, wenn so viele Leute so eine Tastatur benutzen. Warum? Weil es dann natürlich Ziel ist von bestimmten anderen Leuten. Ja. Aber ich habe ehrlich gesagt noch überhaupt nichts anderes gesehen, das vergleichbar ist von der Qualität der Texterkennung, der also der Vorhersage. Und ich habe schon einiges probiert. Ja, schade, da ist wirklich das Key-Keyboard nicht so gut funktioniert von der Worterkennung beziehungsweise von der Vorhersage des Wortes und dass die in Deutsch sogar überhaupt nicht funktioniert, die Vorhersage richtig. Und natürlich, dass es ein Multilingual-Keyboard ist, das heißt ein Keyboard, das so mindestens zwei Sprachen gleichzeitig nutzen kann, ohne dass man umschalten muss zwischen den Sprachen. Das ist auch sehr, sehr wichtig und ich bin nämlich dauernd nur am Rumschalten. Ja. Also ihr seht, es ist gar nicht so einfach, deswegen momentan noch keine Alternative zu SwiftKey. Wenn ihr eine Alternative habt zu SwiftKey, ja, dann lasst es mich mal wissen. Ja. Vielleicht hat sich da bei einigen ja schon was getan in letzter Zeit, aber wie gesagt, die Vorhersage, die muss wichtig sein, weil ich habe so viele Sätze, die immer gleich lauten, ja, die ich immer verschieben muss, ja, und da mache ich bei SwiftKey zwei, drei Buchstaben und klicke dann einfach nur noch auf die vorgesehenen und auf die vorhergesagten Worte und die stimmen immer fertig. Ja, somit kann ich riesen Nachrichten schreiben, ohne dass ich also das ist mir schon passiert, dass ich eine Nachricht geschrieben habe, die boah, die das dürfte um so 500, 600 Zeichen sein, ja, und ich habe vielleicht ja, wenn es hochkommt, ja, 12 bis 15 Zeichen etwa eingetippt, ja. Und alles andere war nur die Vorhersage. Ja, das seht ihr mal, wie brechenbar ich bin. Ja. Das ist fast schon traurig. Ja. Aber es ist so. Android L für Nexus 4 ist noch nicht offiziell. Immer noch nicht offiziell. Ja, das, was momentan kursiert als herunterladbare, installierbare Fassung. Ja, ist keineswegs das offizielle Release, Binary Release von Google, sondern eine Version, die aus den Quelltexten der Vorabversion zusammengebastelt ist und die ist keineswegs vollständig, das ist das AOSP und es ist keinesfalls vollständig, selbst für eine Preview-Version nicht vollständig, ja. Das dürfte also klar sein. Eigentlich ist das kaum funktionsfähig. Da mussten die Jungs von XDA ja noch einiges hinzufügen, damit man es überhaupt richtig nutzen kann. Also von einem richtigen Release ist da weit und breit nicht die Rede. Ja, und da muss man noch ein bisschen warten. Macht mich schon stutzig, dass es noch kein Binary Release gibt für das Nexus 4. Möglicherweise wird es eben dauern, bis das Android L tatsächlich offiziell herauskommt. Dass es möglicherweise vorher gar keine Version für das Nexus 4 gibt. Keine Preview-Version, keine offizielle. wie gesagt, der AOSP, das ist also, naja, kann man keine lauffähige Version machen, wo wirklich das, die entsprechenden Funktionen funktionieren, wie Funktionen funktionieren, wie bei der offiziellen Version, die es gibt für das Nexus 7, Nexus 5. Eine Tastatur, die vielleicht, warum habe ich denn das Thema jetzt hervorgezogen? Ah, egal. Also ein Keyboard möglicherweise gibt es, das SwiftKey bei mir Konkurrenz machen könnte. Und zwar ist das eine Tastatur von LG, das Smart Keyboard. Und zwar nach dem neuen Update, das jetzt bald kommen wird. Also alles, was ich bisher gesehen habe, ist fantastisch, Leute. Ja, fantastisch. Ihr müsst euch mal das Video angucken. Da will ich am besten SwiftKey sofort installieren. Ach, wie heißt denn? Smart Keyboard sofort installieren. Aber, bevor ihr jetzt in Euphorie ausbrecht, leider nicht möglich, wenn ihr kein LG-Gerät habt. Ich hoffe ja, dass wenn die finale Version dann hier rauskommt, dass es dann auch angeboten wird für andere Geräte, also nicht nur für das G3, aber ich habe wenig Hoffnung, weil das ja auch ein Vorteil sein soll für die LG-Geräte. Und was für ein Vorteil das ist, ja, muss man schon sagen. Emoji Suggestions, guckt euch das mal an, die Vorschläge für Emojis, hammerhart. Ja. Dann merkt sich auch das Keyboard, wie ihr wann schreibt. Ja. Also das ist schon fast eine Stufe höher als SwiftKey von dem Algorithmus her, ja. Und entspricht dann oder sieht dann, was für eine Situation ihr seid und schreibt dann entsprechend oder schlägt entsprechend dem das vor. Ja, das nächste Wort. Richtig genial. Und es ist auch Applikation bezogen, App bezogen. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel die eine Jabber-App aufmacht, das Xabber, ja, wo ihr chattet und ihr chattet da meistens eben, was weiß ich, in Deutsch, ja, dann reagiert er vollkommen anders, wie wenn ihr zum Beispiel die Google Plus App aufmacht, ja, und dort dann anfängt zu schreiben und ihr dort hauptsächlich Englisch schreibt sozusagen, ja, oder wie ihr schreibt. Wenn ihr zum Beispiel hier lauter komische Worte benutzt im normalen Chat, dann wird das benutzt, ja. Und wenn ihr dann auf Google Plus eher so die formelle Sprache habt, dann wird die eher benutzt. Ja. Richtig gut. Dann auch das, was ich gesagt habe, bilingual. Das heißt, ihr könnt zwei Sprachen auf einmal einstellen und es wird trotzdem erkannt und richtig vorhergesagt. Super, muss sein. Ja. Und was ich noch nicht so ganz kapiert habe, ja. Real-Time Pass Input. Ja, was das sein soll, weiß ich nicht genau. Das muss ich nochmal im Video genau angucken, das haben wir nicht so kapiert. Da steht hier in der Beschreibung, this is LG's take on tracing words on the keyboard versus tapping them out. Also ich denke, das ist so eine alternative Eingabemethode wie bei SwiftKey auch und bei der Original-Tastatur jetzt, wo man dann eben statt drückt, eben hier mit dem Finger entlang fährt, wie das Swipe mal gemacht hat, eingeführt hat. Ja. Aber ich finde es schon äußerst genial. Also diese Tastatur wäre das Nonplusultra meiner Meinung nach, aber wird wohl wahrscheinlich LG-Nutzern vorbehalten sein. Oh, schade. Ja, und zu guter Letzt noch Tegra K1, ja, Prozessor. Nvidia arbeitet wohl momentan an einer Spielekonsole, ja, mit diesem Tegra K1-Chip drin. Ob das jetzt eine Spielekonsole ist für daheim oder für unterwegs, weiß man nicht. Man kennt ja das Nvidia Shield beispielsweise. Das könnte also ein Handheld sein. Oder es könnte aber auch sein, dass das ein Standalone-Gerät ist mit dem Tegra K1. Was ja gezeigt wurde mit diesem Android TV, das ja auch für Spiele geeignet ist. Und möglicherweise würde dort dann eben, würde das vielleicht das Gerät sein, das weiß man eben, wie gesagt, noch nicht. Laut Nvidia natürlich, klar, hätte dieser Chip die Power um Battlefield 4, ja, zu abzuspielen oder zu rendern, ja, also so richtig fantastisch wäre das natürlich, ja, Battlefield 4 auf dem Tablet, ha, das wäre ja mal geil, unspielbar, aber naja, wen interessiert das heutzutage schon, ne? Und dennoch, ja, würde ich sagen, muss man erstmal abwarten, wie gesagt, das sagt Nvidia, die Jungs, die Battlefield 4 programmiert haben, die kriegen jeden Prozessor kurz und klein, so dass er dann ruckelt irgendwie so. Wobei es geht noch einigermaßen, muss man auch sagen, ja. Battlefield 4 ist schon wesentlich besser, was das Ruckeln anbetrifft, wie die alten Battlefield-Dinger. Da ist auch schon okay. Darf man nicht alles so schwarz malen. Ich finde Battlefield 4 geil. Muss man wieder spielen. Ne? Heutzutage jetzt nichts, heute wird's nichts mehr. Ne? Bin so müde, sage ich euch. So müde. Nein. Ich sag jetzt nichts mehr dazu. Ja, Community-Nachrichten. Oder Community-Zusendung, da gab's wieder was. Und zwar vom Matt Spike. Da, ich hatte ja letzte Sendung angesprochen, weil Google da jetzt ernst macht mit den UIs und so. Ja. Und da schreibt der, also dass es nicht mehr so einfach erlaubt wird, ja, dass bei einigen Geräten schon Google quasi die Tür zukloppt und sagt, ja, okay, hier Android und nichts mehr TouchWiz und Sense und so weiter, ja. Fertig. Und hier schreibt dann der Matt Spike, hallo, eine Lösung zur Hersteller-UI wäre zum Beispiel das Einrichten des Geräts Entschuldigung, dass beim Einrichten des Geräts abgefragt wird, ob es mit Google UI oder die des Herstellers starten soll. So wie es Microsoft bei der Wahl des Browsers macht. Der Christian schreibt dann dazu im Kommentar, frage mich sowieso, warum das nicht schon immer so ist, von mir aus sogar standardmäßig der Hersteller-Launcher, den man aber in den Einstellungen ausschalten kann. Dann gäbe es auch keine Update-Probleme und keine Performance-Probleme. Ja, das wahre Problem ist ja, dass eben die UI eben nicht nur das Aussehen ist, sondern dass das der ganze Kern unten drunter ist bei diesen schwer veränderten Systemen wie beispielsweise TouchWiz oder HTC Sense. Also wenn man zum Beispiel jetzt andere Hersteller sieht, die nicht ganz so extrem sind, die haben durchaus manchmal einfach nur so ein bisschen UI Geschichten geändert. Ja, zum Beispiel hier beim Pipo T9 ist es so, das ist fast Stock Android, ja. Ein paar kleine Änderungen hat man gemacht. Da wäre das überhaupt gar kein Problem. Aber die Geräte wie zum Beispiel HTC Sense, da ist das ganze System umprogrammiert worden. Da wurden ganz andere Routinen eingebaut. Von daher wäre es nicht möglich, damit das Update-Problem zu lösen, weil selbst wenn die jetzt da statt des Sense UI eine andere UI nehmen würden, wäre das, was HTC als Android bezeichnet, immer noch im Hintergrund. Ja, schon würde auch die Sense UI dann auch gar nicht mehr laufen drauf. Ja. Also Sense und TouchWiz, das sind nicht nur Launcher, sondern das ist ein komplett neues System. Ja, und das ist das auch was auch schon gesagt wurde, wer war's? Ich glaube Andy Rubin, genau, Andy Rubin hat es früher mal gesagt, er hat gesagt, wer Android will, ja, der darf kein Samsung oder kein HTC kaufen, der muss ein Nexus-Gerät kaufen, ja, weil das andere ist ein Betriebssystem, ja, das auf Android basiert, ja. Und damit wollte er klarstellen, dass es eben so massive Unterschiede gibt bei der darunterliegenden OS-Software, ja, dass es eben nicht damit getan ist, jetzt nur die UI auszutauschen, also die Oberfläche, die man sieht, sondern man müsste das ganze System austauschen, das ganze ROM. Ja. Und da das bei manchen auch noch mit der Hardware verquickt ist, ja, spezielle Kamerasensoren, beispielsweise bei HTC auch wieder, ne? Da ist dann natürlich auch, wie soll man das dann machen? Ne? Das müsste ja dann alles separat, müsste im Prinzip zwei ROMs angeboten werden und bei der Installation müsste dann ausgewählt werden, welches ROM jetzt geflasht werden soll. Das ist dann natürlich wieder wesentlich schlimmer. Ne? Den Launcher drüber kloppen. Das kann man dann immer, und ich befürchte, das wäre dann auch das, was die Hersteller machen würden. Die würden ihren, sag ich mal, in Anführungszeichen Rotz, Das ist jetzt aber nicht negativ gemeint, aber ich meine, mit ihrer eigenen Arbeit, ja, ist vielleicht besser ausgedrückt, würden die einfach im Gerät drin lassen und dann nur eine Oberfläche drüber machen, die dann aussieht wie das Dock Android. Ja, aber im Hintergrund was anderes. Damit werden natürlich die Update-Probleme nicht gelöst, weil jede neue Version müsste dann erst, jeder kleine Patch müsste dann eben erst programmiert werden für die Betriebssystemversion des Herstellers. Ja, das ist genau das Problem. Und deswegen hat Google eben gesagt, bei dem Gerät gibt es jetzt überhaupt gar keine Lizenz mehr, wenn nicht einfach unser Android benutzt wird. Fertig. Neue Kamera wieder mit Transparenz. Das wäre natürlich schön. Ja, der Alexander hat geschrieben, Google Kamera Update bringt jetzt die Transparenz zurück. Es gibt in der aktuellen Version keine undurchsichtige Leiste mehr um den Auslöseknopf herum. Und Photosphere soll wohl auch verbessert worden sein. Habe ich auch jetzt gelesen. Ich weiß, ich kann nur noch nicht 100% bestätigen, weil ich das noch nicht gesehen habe, ob das jetzt auch auf zum Beispiel auf dem Nexus 4 jetzt bei KitKat schon drauf ist oder ob das jetzt nur irgendwie bei den schon wieder nur für die Preview-Version ist, ja, Android L, ich weiß nicht genau, muss ich mal gucken. Ich weiß zwar nicht, wer das damals gemacht hat, warum auf einmal warum der Button einen kompletten Bereich vom Bildschirm gebraucht hat, statt dass der Button transparent wird. Wer hat den Mist verbockt? Ja, das kann doch nur ein Bug gewesen sein. Ich verstehe das nicht. Wenn das wirklich ein Designer war, dann das sollte ich einen neuen Job suchen, ja. Vielleicht bei Apple, dann kann er so Spirenzen machen. Es darf nicht wahr sein, ja. Da ging wirklich ein ganzer Teil vom Bildschirm verloren, als ob der Platz nicht schon kostbar genug wäre für diesen Auslösebutton. Ne? Und jetzt sieht's wieder so aus, wie es eigentlich aussehen soll, ja, dass der Button transparent drüber ist und hinten dran wird das gesamte Display ausgenutzt für die Vorschau vom Kamerabild. Ja, so muss es sein. Ne? Also ich verstehe das nicht ganz. Ne? Dass es jemals anders gemacht worden ist. Ich sag, da ist irgendwie ein Bug durchgegangen, hat sich da eingeschlichen und die haben das einfach jetzt eine Zeit lang gebraucht, bis wieder nächsten Fix Release kam. Ansonsten kann ich mir das wirklich nicht erklären. Ja. Gut, dann komme ich mal zur App der Woche. Ich habe schon ganz gesagt, das wird was Besonderes und zwar wer ein NewPlus Linux System hat, ja, mit KDE Oberfläche. Der kann sich jetzt tierisch freuen, denn es gibt ein Programm, das nennt sich KDE Connect. Das war sogar auf der Linux Distribution, die ich installiert habe, Manjaro Linux, standardmäßig drauf, ist auch, glaube ich, offizielles Bestandteil vom KDE System, das KDE Connect. Und für das KDE Connect gibt es auch eben eine offizielle App im Play Store. Was passiert jetzt, wenn ihr KDE Connect runterlädt und installiert? Ihr könnt zugreifen vom Computer auf das Handy, ohne dass ihr irgendwelche Zusatzprogramme nutzt, ja, ohne SSH, ohne FTP-Software, ohne andere Wi-Fi-Übertragungsprogramme, ja, sondern ihr könnt direkt zugreifen auf das Gerät, übrigens verschlüsselt mit einer RSA-Encryption, ja, so wie es KDE auch vorsieht. Und damit ist also gesichert, dass die Daten, die hin und her verschoben werden, eben relativ sicher sind, ja, ganz anders, zum Beispiel, wenn ihr so ein FTP-Programm benutzt für FTP, also per FTP-Dateien zu verschieben. Normales FTP ist ja unverschlüsselt im Prinzip, ja, so dass nur noch eure Wi-Fi-Verschlüsselung dem Angreifer im Weg steht. Ganz anders hier. Ja. Das ist natürlich auch nicht alles. Man kann das Gerät wie ein normales Laufwerk sehen im KDE-System. Und ihr könnt es auch ganz normal so aufrufen und benutzen. Das funktioniert sogar mit Programmen wie zum Beispiel Digicam zum Import von Bildern, ja, von eurem Gerät, was natürlich fantastisch ist. Ihr braucht hier kein USB-Kabel mehr anzuschließen, ja. Trotzdem könnt ihr einfach eure Bilder importieren, als wie von einem USB-Stick. Ihr wählt es aus, Ja, also das Laufwerk, euer Handy erscheint dann quasi als Laufwerk, wie gesagt, im Dolphin, Browser, File-Browser, und dort klickt ihr drauf und dann seht ihr einfach eure Verzeichnisstruktur von eurem Phone Storage und könnt dann eben loslegen. Natürlich sind alle Funktionen auch ausschaltbar. Wenn ihr das zum Beispiel nicht wollt, könnt ihr das auch abschalten. Ihr könnt auch einzelne Dateien sharen. Ja, das heißt, ihr könnt zum Beispiel vom Computer hier, ihr wählt eine Datei aus im Dolphin, ja, wählt also einen Dolphin aus, macht Rechtsklick und dann könnt ihr auswählen zum Beispiel Send to euer Gerät via KDE Connect. Und dann wird die Datei in das vorgesehene Verzeichnis, normalerweise Download, in euer Gerät einfach abgelegt. Oder ihr könnt auch vom Gerät hier zum Beispiel in die Galerie gehen, ja, oder in Dateimanager und könnt dort dann eine Datei auswählen und eben Share oder Send to, und dann wählt ihr KDE Connect aus. Ja, und dann sendet euer Tablet die Datei direkt auf den Computer, ja, so viel schneller als mit Bluetooth, ja, so viel unkomplizierter als mit jeder anderen Wi-Fi App-Lösung, ja, die ihr dann auf schlimmstenfalls schon auf beiden Enden installieren müsst, ja. Und einfach fantastisch, ja. Aber das ist immer noch nicht alles, ja. Notification Sync gibt es. Ab Android 4.3, ja, könnt ihr komplette Android Notifications von eurem Desktop lesen am Computer, ja, braucht also das Handy gar nicht mehr anzuschalten. Wieder Strom gespart, ne? Kein Display angeschaltet. Bei 4.2 gibt es immerhin noch die Anzeige SMS und eine bestimmte Anzahl von Zeichen, ja, wird dann gezeigt. Aber bei 4.3 gilt das Ganze dann auch für Mails und alle anderen Notifications, die bei euch in der Statusleiste oben erscheinen. Auch der Hammer, aber das war mir dann doch schon ein bisschen zu heiß, das habe ich dann doch abgeschaltet, ja. Aber gerade für Leute, die vielleicht entwickeln, ja, ist das irre praktisch. Und zwar euer Clipboard, ja, wird gesynkt, das heißt geteilt. Ihr wählt zum Beispiel am Computer was aus, ja, kopiert es ins Clipboard. Und dann könnt ihr es einfügen, ja, mit dem Phone in euer, was weiß ich, in euer Applikation. Oder umgekehrt, ihr wählt was am Handy aus und ihr fügt es im Computer zum Beispiel einen Texteditor ein. Das klingt sowas von irre, und das ist es auch, ja, fantastisch. Aber wie gesagt, das war mir zu heiß, das habe ich schon lieber ausgeschaltet. Ich will ja nicht alles, was ich hier im Clipboard habe, übertragen wissen, auf das Handy und umgekehrt, ja. Auch wenn es verschlüsselt ist, ja. Also da will ich schon ein bisschen Kontrolle noch haben. Ja. Ich bin sehr vorsichtig. Aber das ist immer noch nicht alles. Ja. Ihr könnt sogar Multimedia-Programme auf eurem KDE-Desktop steuern mit dem Handy. Wenn ihr also zum Beispiel jetzt, sage ich mal, den VLC startet auf dem Desktop in der KDE-Oberfläche, dann könnt ihr hingehen und KDE Connect aufrufen, was einklicken, und dort könnt ihr dann den Multimedia Controller aufrufen, den VLC auswählen. Ja, meistens ist es dann schon vorausgewählt, wenn nur ein Programm offen ist, was in Frage kommt. Und dort könnt ihr dann tatsächlich den Fernsteuern, ja, Pause, Play, Vorspulen, Rückspulen, ja, und entsprechend noch andere Funktionen je nach Programm. Also quasi eine Fernsteuerung für euren Computer am Handy, ja, absolut ohne Probleme möglich. Und als ob das jetzt immer noch nicht genug wäre, habt ihr auch noch eine Touchpad-Emulation. Ihr könnt den kompletten Mauszeiger, ja, mit dem Tablet oder dem Computer steuern. Gerade mit Tablet ist es wunderbar. Wenn ihr zum Beispiel, wie ich das manchmal mache, den Computer ans TV anschließt, ja, musste ich mir mal auf Linux und auf dem Tablet jeweils den Mouse-Server installieren. Das war sogar schon mal App der Woche. Ja. Das ist jetzt gar nicht mehr notwendig, wer KDE Connect hat. Da müsst ihr einfach nur dann, also quasi euren Computer anschließen, klar, dann ruft ihr das Touchpad auf. Ja, die KDE Connect Touchpad-Funktion. Und dann bewegt ihr den Finger auf dem Tablet oder Handy und entsprechend eurer Bewegung bewegt sich der Mauszeiger auf dem Computer. Linksklick, Mittelklick, Rightklick, alles möglich. Ja. Und damit könnt ihr euer komplettes System steuern und könnt also auch Applikationen steuern, die jetzt nicht für eine Fernbedienung gedacht sind. Ja. Wie beispielsweise ich dann für Mitschnitte am Computer zu machen, ja, über diese Hapag App da, ja, oder eben Abspielen von Video über VLC. Gut, das könnte ich dann auch mit dem Ding, aber wenn ich zum Beispiel eine Datei aus, also mit über diesen Multimedia-Controller, aber wenn ich zum Beispiel eine Datei auswählen will am Computer, dann brauche ich ja wieder die Mausfunktion, ja, und da kann man das dann halt komfortabel von seinen Geräten da aus machen. Man kann übrigens auch mehrere Geräte verifizieren dafür. Das wird am Anfang wird verifiziert. Da wird dann ein Key erstellt. Mit diesem Key wird dann verschlüsselt, so dass da also sichergestellt ist, dass niemand anders einfach eben die Daten abziehen kann oder hier auf euer Gerät zugreifen kann. Und man kann aber, wenn man wer mehrere Geräte hat, der kann auch mehrere Geräte verifizieren und mit all diesen Geräten dann dasselbe hier machen. Und ich finde, das sind also fantastische Möglichkeiten, die man auch erst bei der Benutzung an sich erst erahnt, was das eigentlich bedeutet. Wahnsinn. Cool. Also, KDE Connect im Play Store und das Ganze ist sogar noch kostenlos, ja. Dazu braucht man allerdings eben ein Linux mit KDE und dem KDE Connect installiert. Momentan ist es bei Version 7.1. Ich glaube, 7.2 ist zwar schon draußen, aber noch nicht hier in meinem Repository. Und es kommen auch immer wieder neue Funktionen hinzu. Und die App hat auf dem Handy 1,8 Megabyte, ja, was noch akzeptabel ist, denke ich. Und ja, dann habt ihr wirklich eine komplette Integration eures Handys, Filesystem, Notifications und mehr direkt integriert in euer KDE-System. Hammerhart, sag ich nur. Ja, Leute, das war's wieder für heute vom Antcast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit, freue ich mich immer. Antcast bei Google Plus, einfach oben eingeben. Und ihr findet die Ancast Community. Oder ihr schickt mir eine Mail. rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. GBG-Key findet ihr auf der Seite und jetzt auch beim GNU-PG Server. Key-Server offiziell. Und die ganzen Links und Informationen findet ihr auch, natürlich auch den GBG-Key, bei ancast.thenetcast.com, ancast.thenetcast.com. Und da bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com. Ja, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif, ja, und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.